Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie warten an einer Bushaltestelle auf den Bus und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über den Umwelttag an einer Schule unterhalten. Hallo, Frau Nowak. Kommen Sie um diese Zeit von der Schule? Guten Abend, Herr... Krüger, der Vater von Nils, 12. Klasse. Ach ja, richtig. Der Vater von Nils. Guten Abend, Herr Krüger. Ja, heute hatten wir doch den Umwelttag in der Schule. Und zum Schluss gab es natürlich noch eine Party und die ist jetzt erst aus. Das war aber dann ein langer Tag für Sie. Aber es hat sich gelohnt und die vielen Vorbereitungen auch. Der Umwelttag war ein großer Erfolg. Übrigens, das, was Nils gemacht hat, war wirklich gut. Viele Schüler und Lehrer fanden es sehr interessant und Eltern waren natürlich auch da. Ja, ich konnte heute leider nicht. Am Anfang wollte Nils gar nicht mitmachen. Schon wieder so ein blöder Umwelttag, hat er gesagt. Und wir sollen alle was machen. Was soll ich denn da mit meinem Motorrad machen? Sie müssen wissen, er hat seit kurzem ein Motorrad und denkt an nichts anderes. Ja, das weiß ich. Nils und sein Motorrad. Naja, da habe ich ihm vorgeschlagen, Tipps zu geben, aber auch zu zeigen, wie man mit dem Motorrad umweltfreundlich fahren kann. Viele Schüler wollten anfangs nicht, aber heute Nachmittag haben dann doch fast alle mit einem Projekt oder so teilgenommen. Nachmittag? Ich dachte, der Umwelttag hat schon morgens begonnen. Ja, aber am Morgen hatten wir die Aktion Spielplatz. Aktion Spielplatz? Davon hat mir Nils gar nichts erzählt. Neben dem Gymnasium ist doch ein Spielplatz, nicht? Na, und eine Gruppe hat eben auf dem Spielplatz den Abfall weggeräumt, sich um die Pflanzen gekümmert und auch einige Sachen repariert, damit der Spielplatz wieder schön ist, jetzt im Frühling, wo wieder mehr Kinder dort spielen. Ist ja toll. Und die andere Gruppe? Neben dem Spielplatz ist eine große graue Wand. Die sah wirklich nicht schön aus. Und auf der Wand hat die andere Gruppe Graffitis gemalt. Die hatten sie im Kunstunterricht vorbereitet, damit es heute schneller geht. Wir hatten natürlich die Erlaubnis vom Bürgermeister. Ich hoffe, Sie haben viele Fotos gemacht, für die Eltern, die nicht kommen konnten. Selbstverständlich, aber andere Lehrer auch. Und es wird auch eine Reportage in der Online-Schülerzeitung geben. Aber von der Stadtzeitung waren auch Reporter da. Und auch vom Radio. Einer hat sogar mit Nils ein Interview gemacht. Da werden Sie Ihren Sohn bald im Radio hören. Na, das freut einen stolzen Vater sehr. Aber hier kommt jetzt mein Bus. Freut mich, dass ich Sie getroffen habe. Schönen Abend noch. Ja, auf Wiedersehen, Herr Krüger.